Deutschlandfunk Kultur Interview. Wenn heute der Weltsicherheitsrat über die Lage in Venezuela berät, werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Vetomächte USA und Russland alle anderen und auch sich gegenseitig blockieren. Ohne Ergebnis ist das Treffen des NATO-Russland-Rates über den Abrüstungsvertrag INF bereits zu Ende gegangen. Nur zwei Beispiele von vielen. Die Liste ließe sich fortsetzen mit Syrien, Ukraine, Nord Stream. Henning Rieke ist der Programmleiter für die USA und für die transatlantischen Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Rieke. Guten Morgen, Frau Wildi. Täuscht der Eindruck oder nimmt die Zahl der Konfliktthemen zwischen Ost und West tatsächlich zu? Tatsächlich werden mehr Konflikte und mehr Themen konfrontativ behandelt, werden geprägt durch unterschiedliche Auffassungen in Russland und den USA. Beziehungsweise zwischen Russland und den westlichen Staaten. Und das fällt deutlich auf. Russland nutzt verschiedene Konflikte, verschiedene Politikbereiche, um sich international zu positionieren und sich zu einem unumgänglichen Verhandlungspartner zu machen. Muss uns das Sorgen machen oder ist das eher ja fast so was wie eine gute Nachricht, weil Klartext geredet wird? Ich denke, dass viel von dem, was auf dem Tisch liegt, überhaupt nicht auf dem Tisch liegen müsste, wenn Russland nicht versuchen würde, an vielen Stellen Konflikte erstmal heraufzubeschwören, wie etwa in der Ukraine, wie etwa durch die Überschreitung des INF-Vertrages. Wenn Russland ein kooperativer Staat wäre, der im Prinzip zusammen mit dem Westen die Probleme löst, auch wenn Interessenunterschiede da sind, dann würde das gar nicht so zugespitzt aussehen für uns. Insofern in Klartext redet Russland immer. Manchmal haben wir es nicht verstanden auf westlicher Seite, kein Zweifel, oder nicht verstehen wollen, weil es nicht in unsere Vorstellung gepasst hat. Aber dass es jetzt Konfliktherde gibt, in denen Russland sich festgesetzt hat und die man nicht lösen kann, ohne mit Russland zu verhandeln und auch Gegenleistungen zu erbringen, ist eine Entwicklung aus den letzten 5 Jahren. Sie sagen, wenn Russland sich kooperativer verhalten würde, verhalten sich denn die USA kooperativ? Die Amerikaner und dann muss ich auch mal sagen, in vielen Bereichen auch wir, haben, ich glaube, stärker versucht, Russland einzubinden. Bei den Dingen, von denen wir wussten, dass sie Russland nicht passen, haben wir versucht, Gegenleistungen mit einzuverhandeln. Etwa bei der Osterweiterung der NATO, die ja nicht eigentlich gegen Russland gerichtet war, sondern von den Ländern selber kam, die in die westlichen Strukturen gedrängt sind. Das hat Russland mehr und mehr missfallen. Und man muss sich dann fragen, ob man allein deswegen so eine wichtige Stabilisierungspolitik nicht machen darf. Aber das hat Russland nicht gefallen und man hat versucht, Russland anderweitig einzubinden, in die G8 eingebunden. Man hat irgendwie eine Sonderrolle in der NATO gegeben. Russland hätte ein anderes Verständnis gehabt. Russland hätte gerne eine Position gehabt, in der es selber eine Großmacht ist mit Pufferstaaten drumherum. Aber diese Alternative ist ja nicht im Prinzip mit dem Völkerrecht vereinbar so leicht, dass man Staaten gewissermaßen die Souveränität abspricht, in welche Bündnisse es kommen soll oder nicht, sondern es ist im Prinzip eine Art der Staatenbeziehung, die wir gehofft haben, die der Westen gehofft hat, im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert abgeschafft zu haben. Aber ist nun wieder zurückgekommen. An vielen Stellen kann man sagen, die Amerikaner sind natürlich nicht kooperativ auf Russland zugegangen und kriegen jetzt werden kalt abgestoppt mit dem, was passiert. Aber an den meisten Stellen würde ich sagen, dass die Chance für Kooperation da war und dass auch die Amerikaner auf die Russen zugegangen sind. Welche Rolle spielen die beiden aktuellen Präsidenten? Spielen Trump und Putin? Ich denke, was wir jetzt sehen, ist schon das Ergebnis von Putins Strategie, dass Russland sich in der Ukraine festgesetzt hat, einen neuen, sehr heißen Konflikt eigentlich geschaffen hat im Herzen Europas, dass Russland die Unterstützung von Assad, des Assad-Regimes und der schiitischen Gruppierung in Syrien nutzt, um ein Mitspieler zu sein im nahen Mittleren Osten und Zugang zum Mittelmeer zu bekommen, dass Russland sein Drohpotenzial aufgebaut hat unter Bruch der bestehenden Verträge, wie die Amerikaner darlegen wollen und können. All das ist Teil einer Gesamtstrategie, zu der eben auch Maßnahmen gehören, die nicht militärisch sind, die aber den Einfluss Russlands erhöhen, nämlich die Einflussnahme auf politische Prozesse, die Einflussnahme auf soziale Medien, die auch Einflussnahme auf politische Zusammenhänge durch wirtschaftlichen Einfluss, durch Einfluss, den sich Russland auf diese Weise erkauft. Da steckt eine Menge Strategie dahinter. Auf Und welchem Putin und Politikfeld, Trump auf, auf der anderen Entschuldigung, Seite hat ja, den aber Putin, ja. auf welchem Politikfeld kann denn Annäherung am besten oder am ehesten gelingen? Ich denke, dass bei jedem der Konflikte Bewegung möglich ist und dass man eben Pakete schnüren muss, dass man Russland gegenüber Zugeständnisse machen kann in Syrien. Was tun die Amerikaner ja, indem sie jetzt dort abziehen und Russland im Prinzip das Feld überlassen und dem Iran? Aber man muss Pakete zwischen unterschiedlichen Konflikten, unterschiedlichen Politikbereichen schnüren. Ich denke, dass es im Umgang mit Rüstungskontrolle zum Beispiel auch im russischen Interesse liegen kann, dass es nicht zu einem Rüstungswettlauf kommt und dass es durchaus möglich ist, dass man wieder zurückkommt zu verschiedenen Kontrollregimen, die eben auch modernisierter sind. Da würde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Und letztlich auch der Zustand der Ukraine ist eine Sache, die Russland nicht vollkommen gleichgültig sein kann. Der jetzige Stillstand dort ist natürlich ein Thema, das Russland eher nützt. Henning Rieke von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Studio 9 Gespräch. Haben Sie herzlichen Dank. Bitteschön.